Und das ist die rechte Religion. Das ist die Sura 5, die Ayah 98. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Niemals werdet ihr Frömmigkeit erlangen, ehe ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt und was immer ihr spendet. Allah weiß wahrlich darüber Bescheid. Das ist die Sura 3, die Ayah 92. Und Allah sagt, auch im sinngemäß übersetzt: Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihn allein die Gottesfurcht, die ihr ihm entgegenbringt. Die Sura 22, Ayah 37. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch: Sprich zu ihnen, ob ihr verbergt, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut. Allah weiß es, er in den Himmeln ist und was auf Erden, und Allah hat Macht über alle Dinge. Die Sura 3, die Ayah 29. Das haben wir voriges Mal erklärt, diese Ayat, weil wir diesmal inshallah weiter erklären wollen, was An-Niyya und Al-Ikhlas bedeutet. Das heißt, du musst die vollherzige, reine Niyya für Allah subhanahu wa ta'ala haben. Da sagt man die Aufrichtigkeit. Man muss die Aufrichtigkeit haben, das heißt die volle, reine Niyya für Allah subhanahu wa ta'ala haben, wenn man etwas tut. Allah ist der einzige Gott, der uns erschaffen hat, der uns alles gegeben hat, und er weiß, was wir tun, und er hört, was wir sagen. Und subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, hat Gebote herabgesandt, dass wir das praktizieren. Und wenn wir etwas Gutes tun wollen, dann müssen wir erstmal es für Allah subhanahu wa ta'ala tun und nicht für die anderen Leute, weil der Schöpfer gebührt, dass wir alles Gutes wegen ihm und im Seinetwillen, um Seinetwillen machen, subhanahu wa ta'ala, und durchführen. Heute machen wir weiter, inshallah, mit einem, sozusagen mit einer Basis der Religion, und zwar ein Hadith von Umar, radhiyallahu anhu. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld zeigen, barakallahu fikum. Wa an Amir al-Mu'minin, Abi al-Khattab. طبعا هنا قال ابن نفيل ابن العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال نحن يكفي أن نعرف عن عمر رضي الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق على صحته أي رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من أعظم الأحاديث في ديننا بل هو أساس في دين الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه رواه البخاري ومسلم ein Hadith, das ist sozusagen die Basis in unserer Religion. Und zwar, Umar ibn al-Khattab, Radwanullah alayhi, berichtete: Ich hörte den Gesandten Allah sagen, die Taten sind entsprechend den Absichten. Und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um Allahs und im seinen gesandten Willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim überliefert worden. Nochmal. Die Taten sind entsprechend den Absichten. Und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat, war also seine Änderung. Um Allahs und seines Gesandten willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte. Diese Überlieferung, dieses Hadith ist Basis in unserer Religion. Barakallahu fikum. Man kann auch das Hadith auf Deutsch in der Erklärung auf unserer Seite Audio Islam www.audioislam mit Doppel-A.de Barakallahu fikum nochmal hören. Und das ist sozusagen viel erklärt. Aber heute werden wir das nicht so umfassend erklären, sondern ein paar Punkte in diesem Zusammenhang inshallah erklären. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. هذا الحديث بارك الله فيكم يعني من قبل شرحناه أكثر من مرة وحفظناه في هذا المكان، فذلك الآن لن لن نقوم بشرحه مفصلا، وإنما سنتكلم عن بعض الأمور التي تتعلق بهذا الحديث. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، وبعدهم بارك الله فيكم رواه خلق كثير كما قال ابن منده رحمه الله تعالى أكثر من 200 راوي، أكثر من 200 راوي، منهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث وحماد وشعبة وابن عيينة وغيرهم من العلماء. واتفق العلماء على صحة هذا الحديث، اتفقوا على صحة هذا الحديث، اتفق العلماء على صحته. وبه صدر البخاري، به صدر البخاري صحيحة، أي صحيح البخاري، وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه أي البخاري، ألا إن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. العمل إذا لم يرد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. يرحمك الله. قال عبد الرحمن ابن مهدي، قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر في كل باب. يعني لو أتيت بكتاب وصنفت كتاب فلجعلت في كل باب، أول الباب حديث عمر. من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. بارك الله فيكم، دين الإسلام يدور على حديثين، يعني أساس ديننا نستطيع نقول في حديثين، حديث عمر هذا وحديث عائشة رضوان الله عليها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني كل الإسلام يدور على حديثين. قال الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. والإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين. إذن كلام عبد الرحمن مهدي في كل باب من أبواب الكتاب لجعل هذا الحديث. الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. كلام الإمام أحمد أن أصول الإسلام حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقال الحاكم أن الإمام أحمد أن الأعمال بالنيات هذا الحديث، وإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ومن أحدث في ديننا ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث. وكذلك بارك الله فيكم من إسحاق ابن رهوي أو ابن رهوية أو ابن رهويه يقول: قال 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين، وحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه، وحديث من صنع شيئا ما ليس منه فهو رد. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأخيرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كده: إنما الأعمال في النيات، بالنيات عفوا، يدخلان في كل باب. أما أبو داود فقال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت دار 4000 الحديث على 4 أحاديث، 4: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال: كل حديث من هذه الأحاديث ربع العلم، ربع العلم. طبعا أهل العلم تكلموا بأحاديث أخرى مثل الدين النصيحة وإلى غير ذلك، وهذه كلها من الأحاديث. قال أبو الحسن المعافير الأندلسي، قال: عمدة الدين عندنا كلمة: 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. قال هذه الأحاديث هي: اتق الشبهات، أي إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال له: دلني يا رسول الله على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأعملا بنية، يعني إنما الأعمال بالنيات. فهذا بارك الله فيكم، هذه هي أصول الدين وعمدة الدين في هذا المجال. فنسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة على مثل هذه الأحاديث حتى ننال الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. ديزس حديث إنما الأعمال بالنيات Überlieferungskette mäßig, das wird, wenn wir von der Überlieferungskette reden, dann gibt es einzelne, die dieses Hadith überliefert haben. Yahya ibn Sa'id al-Ansari hat das von Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi gehört, von Alqam ibn Abi Waqqas al-Laythi, von Umar radwallah alayhi. Ab Yahya ibn Sa'id al-Ansari haben viele Gelehrten dieses Hadith weiter überliefert. Wie wichtig ist das bei uns in unserer Religion, dass wir das sagen? Weil, Alhamdulillah, der Islam eine Religion ist, die immer mit Beweisen und Argumenten zu belegen ist. In unserer Religion ist nicht so, dass man etwas sagt und dann glauben wir. Nein. Wir müssen alles sozusagen beweisen und alles belegen, wenn wir etwas sagen von der Religion. Dieses Hadith, das bedeutet Hadith von Umar, ist eine Basis in unserer Religion, wie ich schon erzählt habe. Und die Gelehrten, die haben dieses Hadith als sahih, das bedeutet als authentisch, gesund eingestuft. Al-Bukhari, rahimahullah, wir wissen, Al-Bukhari ist ein Hadith-Sammlung. Der hat in seinem Buch Al-Jami', er hat die Hadithe zusammengefasst. Und wir lesen heute in diesem Hadith. Al-Bukhari hat mit diesem Hadith angefangen. Das wird als Vorwort, hat er dieses Hadith genommen. Und er meinte damit, jede Tat, die nicht für Allah verrichtet wird, ist zurückzuweisen. Das heißt, es gibt keinen Sinn für die, oder es gibt kein Lohn für diese Tat. Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi, ein Großgelehrter von Tabi'in. Er sagte, wenn ich ein Buch schreiben würde, ich würde in jedem Kapitel von diesem Buch am Anfang dieses Hadith schreiben. Und er sagte, dass es, wenn man ein Buch schreibt, da sollte man immer mit diesem Hadith anfangen. Al-Shafi'i sagte, dieses Hadith ist Drittel des Wissens. Ist Drittel des Wissens. Und das kann man, dieses Hadith, in 70 Kapiteln von Al-Fiqh verwenden. Manche Gelehrten sagen, unsere Religion basiert sich auf zwei Hadithen, zwei Überlieferungen vom Propheten, zwei Aussagen. Dieses Hadith, das wird innama al-a'malu bin-niyyat, entsprechen ihren Absichten, und Hadith von Aisha. Wer etwas in unserer Sache, oder wer etwas tut, was nicht unserer Sache ist, dann ist das abzuweisen oder zurückzuweisen. Wer etwas in unserer Sache einführt, das wird, wer etwas in der Religion neu einführt, dann ist das zurückzuweisen. Damit die Religion geschützt bleibt und damit die Tat wegen Allah verrichtet wird. Warum wegen Allah? Weil Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat und er gebührt das, dass wir ihn machen. Al-Imam Ahmed sagte, die Grundlagen der Religion sind drei Hadithe, drei vom Propheten. Das erste ist dieses Hadith, innama al-a'malu bin-niyyat, von Umar. Er sagt Hadith von Umar. Dann sagt er, das zweite ist Hadith von Aisha. Wer etwas in unserer Sache einführt, ist zurückzuwarten. Und das dritte ist Hadith von Nu'man ibn Bashir. Das Erlaubte ist eindeutig und das Verbotene ist eindeutig. Das sind sozusagen die Grundlagen unserer Religion. Deshalb lernen wir diese Hadithe, damit wir richtig, barakallahu fikum, lernen. Ishaq ibn Rahawi, er sagte, die Religion hat vier Hadithe als Basis. Hadith Umar, Hadith Nu'man Bashir, was wir gerade erklärt haben, das Erlaubte ist eindeutig, das Verbotene ist eindeutig. Dann Hadith Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud. Er sagte, einer von der Mutter gesammelt, das wird erschaffen, 40 Tage Samentropfen, 40 Tage Blutklumpen, 40 Tage Fleischklumpen. Dann schickt Allah einen Engel in die Gebärmutter der Mutter und er haucht die Seele in das Embryo und schreibt sein Alter, sein Tat, sein Leben und so weiter. Das sind diese vier Hadithe, die Basis für die Religion sind. Und da sieht man ja, die Gelehrten, die sagen das, nicht, dass sie, alle sagen das Gleiche, aber die meinen, das sind so. Abu Dawud sagte, Al-Imam Abu Dawud von As-Sunan, er sagte, ich habe die Hadithe, ich habe 4000 Hadithe zusammengebracht und ich habe die sozusagen gefiltert. Und ich habe gesehen, wir können diese 4000 Hadithe in vier Hadithe reduzieren. Und jedes Hadith davon ist sozusagen ein Viertel des Wissens. Und zwar, Hadith al-Nu'man Bashir, das Gute, das Erlaubte ist eindeutig und das Verbotene ist eindeutig. Hadith Umar, die Taten. Die Taten entsprechen den Absichten. Hadith von Abi Huraira, Allah ist gütig und akzeptiert nur das Gütige. Und zum guten Islam eines Moslems ist, dass er das verlässt, was ihn nicht angeht. Das sind sozusagen die vier Hadithe, die hier, die als Viertel des Wissens sind. Barakallahu fikum. Die Gelehrten haben natürlich manche gesagt, fünf Hadithe, manche sagen nochmal vier Hadithe und so weiter. Einer hieß Abu al-Hasan Tahir al-Ma'afiri al-Andalusi. Er sagte, die Basis der Religion bei uns sind vier Wörter von den Wörtern von den besten Menschen. Das wird von wem? Vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ittaqi al-Shubuhat. Das bedeutet, bleibt fern von den unklaren Angelegenheiten in der Religion, zweifelhaften Angelegenheiten. Wazhad, das bedeutet, sei enthaltsam im Leben. Wada' ma laysa ya'nik, was dir nicht angeht, lass das. Wa'amalan biniyya, das bedeutet, wenn du etwas tust, dann brauchst du Niyya. Das sind diese vier Hadithe. Barakallahu fikum. Es gibt vier Hadithe. Das ist Hadith Nu'man Bashir, Ittaqi Shubuhat. Einer kam zum Propheten, der sagt ihm: O Prophet, sag mir etwas, wenn ich das tue, dann wird Allah mich lieben und die Leute mich lieben. Der hat ihm gesagt: Sei enthaltsam in Dunya, im Diesseits, dann wird Allah dich lieben. Und sei enthaltsam in dem, was die Leute haben, dann werden die Leute dich lieben. Da ma laysa ya'nik, das bedeutet, zum guten Islam eines, dass er das verlässt, was ihm nicht angeht. Wa amalan biniyya, die Taten entsprechen den Absichten. Warum ist die ganze Erklärung hier, barakallahu fikum? Weil das wichtig ist, damit man sieht, wie wichtig so ein Hadith ist und warum wir so ein Hadith lernen. Die Sache ist nicht einfach, barakallahu fikum. أهمية هذا الحديث بارك الله فيكم أن حظ العامل من عمله نيته فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. أي التقدير، الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات. أي هذا خبر عن الحكم الشرعي. صلاح العمل وفساده بحسب صلاح النية وفسادها. وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له شر. أي صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، وثواب العامل على عمله بحسب النية الصالحة، وعقابه بحسب النية الفاسدة. والعمل هنا نتكلم فقط عن نية، أما العمل يجب أن يكون صحيحا، أي لا يكفي فقط حسن النية. فإذا لما كان هذا الكلام يدور حول الإخلاص، فيجب أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم، هل الجملة، يعني اختلف أهل العلم في هاتين الجملتين، فقال منهم أن الجملة الثانية تأكيد للأولى، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، فقالوا تأكيد. ولكن أهل العلم الآخرون قال لا، ليس تأكيدا إنما تأسيس، فالأولى سبب والثانية، انتبه، الأولى سبب أساس والثانية نتيجة. أي ما في عمل بلا نية، فهل هذا يقتضي الأعمال الشرعية أم الأعمال كذلك الدنيوية، يعني الأكل والشراب والكذا؟ الصحيح أن هنا الكلام حول الأعمال الشرعية، يعني الأعمال الشرعية بارك الله فيكم لا بد لها من نية، الأعمال الشرعية لا بد لها من نية، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن نويت الله والدار الآخرة حصل لك ذلك. أي إنسان يريد يعمل عمل عنده نية، إذا كانت النية صالحة فإن شاء الله يثاب، ولكن يجب أن يكون العمل كذلك صحيحا حتى يقبله الله منه. كثير من الناس اليوم مثلا يعمل حرام، فتقول له هذا حرام، يقول والله نيتي صالحة. جيد، النية الصالحة مطلوبة، ولكن عملك هنا حرام، فالصحيح أن يكون العمل صحيحا والنية كذلك صحيحة صالحة حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منا. بعدين خليل الأخير، نخمال بارك الله فيكم، damit wir das verstehen. Die Taten entsprechen den Absichten oder sind entsprechend den Absichten. Was bedeutet das? Das heißt, du hast eine Tat und du hast eine Absicht. Zwei Sachen hast du hier, zwei. Tat und Absicht. Handlung. Lieber, dass man hier sagt, die Handlungen entsprechen den Absichten. Du hast eine Handlung. Du wirst etwas tun oder sagen oder etwas überhaupt. Eine Aktion. Und du hast natürlich dafür ein Willen. Ein Willen. Die Nia ist deine Absicht. Du hast hier ein Willen. Und hier bedeutet, die Taten, die sind bezüglich diesen Absichten richtig, falsch, gut, mit Lohn oder ohne Lohn. So kann man dieses Hadith verstehen. Das heißt, jede Tat von unseren Taten braucht, oder jede Handlung von der religiösen Handlungen braucht eine Absicht. Und diese Absicht ist hier maßgebend. Die Tat muss richtig sein. Und die Absicht ist maßgebend bezüglich des Lohnes. Ob Allah dir den Lohn gibt oder nicht. Ob deine Tat richtig ist oder nicht. Deshalb diese zwei Sätze. Passt auf, die zwei Sätze. Die Taten sind entsprechend den Absichten und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Sind die zwei Sätze gleich? Manche Gelehrten haben gesagt, ja, das ist gleich. Das ist nur sozusagen zweimal gesagt, damit man das bestätigt. Aber eigentlich, das stimmt nicht. Hier, ein Satz ist sozusagen Anlass und der andere Satz ist das Ergebnis. Das heißt, Anlass für eine gute Tat ist deine gute Absicht. Und wenn deine Tat ist und deine Absicht gut ist, dann wirst du den Lohn bekommen. Was bedeutet gute Absicht? Dass du das in Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Wille ist für Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Das ist sehr wichtig hier in diesem Zusammenhang, damit wir das Barakallahu fikum verstehen. Das heißt, Handlung braucht jede religiöse Handlung, besser gesagt. Jede religiöse Handlung braucht eine Nier. Manche Gelehrten haben gesagt, jede Handlung überhaupt, auch im Leben, wenn du isst, wenn du trinkst und so weiter. Jede Handlung braucht eine Absicht. Und diese Absicht muss vor Allah sein. Was bedeutet die Absicht vor Allah? Das bedeutet, du willst etwas tun, dass Allah mit dir zufrieden ist. Das ist in deinem Herzen. Dann kommen wir zu tun. Das wird deine Tat. Die Tat auch muss gut sein, muss richtig sein. Warum? Weil manche Leute zum Beispiel, angenommen, ja, ich gebe ein Beispiel, ja, damit wir verstehen. Eine Person verkauft Schweinfleisch. Dann kommen wir zu ihm, sagen wir, Achi, du bist ein Muslim. Ein Muslim darf das nicht tun. Das ist verboten doch, dass du Schweinfleisch verkaufst. Der sagt, aber meine Absicht ist gut. Ich habe eine Familie, die sind 11 Personen. Und ich muss für sie sorgen. Und deshalb verkaufe ich Schweinfleisch, damit ich ihnen Geld gebe. Ist das nicht gut eigentlich, diese Nier? Der will seiner Familie helfen. Aber seine Tat ist verboten. Wir können hier nicht sagen, die Tat ist in Ordnung. Wenn die Nier auch in Ordnung ist. Nein, das geht nicht. Deshalb in der Religion, im Islam, deine Absicht muss gut sein. Und deine Tat muss gut sein. Und das ist hier, was man hier sieht, Barakallahu fikum. Das heißt, willst du nur etwas für die Dunya haben, dann wirst du das bekommen. Willst du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala haben, dann wirst du das bekommen in diesem Zusammenhang. An-Niyya, kama dhakarna al-Marra al-Sabiqa, naw'un min al-Qasdi irada. Naw'un من القصد والإرادة. وإن كان فرق بين هذه الألفاظ ولكن ما معنى النية؟ من يذكر تعريف النية اللي عرفناها المرة الماضية؟ من يذكره؟ إرادة متوجهة في القلب لفعل شيء أو تركه. يعني إرادة نية إرادة في فعل شيء. والنية عند العلماء تأتي بمعنيين. المعنى الأول للتمييز بين العبادات. للتمييز بين العبادات. يعني مثلا هلا المسجد الله أكبر، ماذا أصلي أنا هنا؟ هل أصلي سنة الظهر؟ هل أصلي أنا تحية مسجد؟ هل أصلي صلاة الصبح؟ ماذا أفعل؟ إنسان صام، ماذا يصوم؟ هل يصوم هل يصوم فرضا أم نفلا؟ إذا هذا معنى. والمعنى الثاني بارك الله فيكم هو تمييز المقصود بالعمل. يعني أنت لمن تعمل؟ هل عملك لله أم عملك لغير ذلك؟ يعني يدخل هنا الإخلاص وهذا المعنى. يعني في هذا الحديث رحمه الله يريد المعنى الآخر اللي هو تمييز المقصود بالعمل، ولا يريد الآن معنى تمييز العبادات. بارك الله فيكم. دينية Wir haben das voriges Mal erklärt, was die Nia bedeutet. Wir haben gesagt, das ist ein Wille im Herzen. Deine Absicht, dein Willen im Herzen. Dass du etwas tun willst und dass du etwas verlassen willst. Das ist deine Absicht eigentlich. Das ist deine Absicht. Dein Willen, was du im Herzen hast. Trotz dass zum Beispiel Wille und Absicht, die sind zwei Wörter, aber die Bedeutung ist fast das gleiche. Al-Qasd wa al-Irada. Das bedeutet, etwas zu beabsichtigen oder etwas zu wollen. Das ist deine Nia. Du hast im Herzen etwas, du willst das tun oder du willst das verlassen. Du beabsichtigst das oder du beabsichtigst das nicht. Das ist deine Nia. Und die Gelehrten, die reden über Nia in zwei Bedeutungen. In zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, dass man zwischen den Gottesdiensten, den religiösen Handlungen unterscheidet. Zweitens, wen beabsichtigst du, wenn du etwas tust? Machst du das für Allah oder machst du damit die Leute zu tun? Machst du das für Allah oder machst du damit du angibst und prahlst in deinen Taten? Und was hier gemeint wird, was hier gemeint wird, ist diese Bedeutung, weil wir über Aufrichtigkeit sprechen. Weil wir Aufrichtigkeit sprechen. Das ist die erste Bedeutung. Eine Person zum Beispiel fastet, dann sagen wir, dann fragen wir, warum, was fastest du heute? Der sagt, ich habe Nachholtage von Ramadan. Diesen Nachholtagen von Ramadan faste ich jetzt. Das bedeutet Pflichtfasten. Heute war Montag. Der andere sagt, ja, heute ist Montag und das ist beliebt zu fasten am Montag, deshalb habe ich gefastet. Deshalb, damit du zwischen den Taten unterscheidest. Du betest in der Moschee. Was betest du hier? Betest du zum Beispiel Begrüßung der Moschee? Oder betest du Pflichtgebet? Oder betest du so einfach zu Allah zusätzlich? Da braucht man hier die Nähe zu wissen. Aber das ist nicht unser Thema, was wir hier haben. Unser Thema ist eher mit Aufrichtigkeit und mit der vorherzigen Absicht. Das heißt, wenn du etwas tust, warum tust du das? Tust du das für Allah oder tust du das für die Leute? Und das ist, was wir inshallah besprechen wollen. إذن يا أخوة النية هي الإرادة المتوجهة في القلب لدفع شيء أو لفعل شيء إلى غير ذلك. فلذلك تكون مرة بلفظ النية ومرة بلفظ الإرادة ومرة أخرى بلفظ مقارب لهذا بارك الله فيكم. لذلك قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما قال تعالى انتبه ما قال تعالى عجلنا له ما يريد بل قال ما نشاء لمن نريد أي لكل إنسان. إذن من الناس من يعطى ما يريد في الدنيا ومنهم من يعطى شيئا منه ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. أما الذي يريد وجه الله فهذا ميزان العمل. يعني ميزان العمل هو نيتك. وانتبهوا يا أخوة، سيأتي. فلكل عمل ميزان ظاهر وباطن، لكل عمل ميزان ظاهر وميزان باطن. أما ميزان الباطن فهو النية، ميزان الظاهر فهي الأعمال الصالحة، أي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي السنة، أي السنة. لذلك يا أخوة، لذلك يجب أن نفهم هذه المسألة. الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. خالصا أي النية تكون لله، صوابا يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله تعالى: أي أخلصه وأصوبه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. وأما خالصا أن تكون النية لله، والصواب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ميزان الظاهر وميزان الباطن. Komm, für jede Tat gibt es sozusagen einen Maßstab, zwei Maßstäbe für jede Handlung. Ein innerlichen Maßstab und ein äußerlichen. Der innerliche, damit du weißt, ob deine Tat richtig ist oder falsch, ob deine Nia richtig ist oder falsch. Deshalb musst du einen Maßstab haben. Maßstab für innerliche, für den sozusagen der innerliche Maßstab ist die Absicht. Und was ist die Absicht? Allah ist, das wird aufrichtig für Allah ist, oder ist das Angeberei oder Augendienerei? Das, und äußerlich, der Maßstab ist die Sunna. Die Taten, Handlungen, Wörter, Entscheidungen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Allah akzeptiert von uns nur, wenn von Handlungen, nur wenn die Niyya, die Absicht für ihn ist und die Tat, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verrichtet hat. So akzeptiert die Tat, sonst nicht. Nur diese Bedingungen, ich meine diese Bedingungen, die sind die zwei Bedingungen, dass sie für uns maßgebend sind. Deine Absicht muss für Allah sein. Und deine Tat muss nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. So akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala von dir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wenn das aber, wenn das aber, barakallahu fikum, wenn das aber, wenn das ist, das heißt angenommen, ja, du machst eine schlechte Tat. Und aber deine Niyya ist gut. Wie ich schon erzählt habe, das Beispiel mit dem Schweinfleisch verkaufen. Und da sagt man ja, ich will meine Familie ernähren. Dann wird Allah diese Tat nicht akzeptieren. Aber man macht zum Beispiel eine gute Tat. Gute Tat. Zum Beispiel, du spendest. Aber du spendest, damit die Leute sagen, der gute Mann. Du liest Koran gut, damit die Leute sagen, oh, seine Stimme ist schön. Dann akzeptiert auch Allah die Tat nicht. Warum? Weil deine Absicht nicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das ist hier in diesem Hadith klar zu sehen, in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عليكم السلام. هنا بارك الله فيكم، أي من كان عمله، من كان عمله ابتغاء مرضات الله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي قد نال الأجر وقد تمت الهجرة. له، أي تم الأمر له. أما الذي كانت نيته ليس لله وليس اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يتم الأجر له ولم يتم عمله. والهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. دار الكفر يعني من بين الكفار لا المسلمين. الشيخ ابن عثيمين رحمه مثاله في أمريكا، وأمريكا دار كفر، فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك، فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية. هذه هي الهجرة. والناس يختلفون في الهجرة، فمنهم من يهاجر ويدع بلده إلى الله والرسول، يعني إلى شريعة الله التي شرع، هذا هو الذي ينال الخير، يعني يهاجر من أجل الدين، يترك من أجل الدين، ويكون مقصوده الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. أما الثاني يهاجر لدنيا يصيبها، مثلا رجل يحب جمع المال، فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فقط ليس لله وليس لدين الله وليس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هاجر من أجل المال. آخر رجل هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل المرأة، تعرف على مرأة بدي يتزوجها، أراد يتزوجها، فهاجر فقط من هناك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأجل المرأة، لم يخرج لله سبحانه وتعالى، لا من بلاد الكفر. يا الرجل توني، ما عندنا توني نحن مسلمين، هذا الاسم ما في عندنا، والجديد صار طبعا ولكن ما عندنا توني. حب وحدة ليلى، فإجا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فقط مشان ليلى، مو مشان الله والرسول، مو مشان القرآن والسنة. وهذا فيه قصة في هذا الحديث، أن كان هناك رجل يسمى مهاجر أم قيس، قيل أنه هاجر فقط من أجل امرأة كان اسمها أم قيس، هاجر فقط ليتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من ومن كانت هجرته لدنيا يصيب امرأة كان، وكان الأعراب يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مثلا عنده زرع، فإذا كان الزرع يأتيه خير كبير يقول هذا الدين جيد ويسلم، أما إذا كان ما يأتي الخير يقول لا ما بدي يرجع. مرته إذا ولدت ولد ذكر يقول والله هذا محمد والدين جيد، أما إذا ما كان. فلذلك قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهنا بارك الله فيكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لدنيا أو امرأة، يعني أول شيء الدنيا عام، لأنه من الدنيا زين للناس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى غير ذلك، فأيضا المرأة تعتبر من أمور الدنيا، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص، يعني هذا يسمى بارك الله فيكم أتى عام وبعدين خصص، هذا فقط للإشارة إلى هذا الأمر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. قفيت محمد صلى الله عليه وسلم hat uns gesagt die Taten sind entsprechenden Absichten und jedem Menschen gebührt was beabsichtigt hat. Was bedeutet das? Das heißt, dein Wille im Herzen. Warum tust du etwas? Tust du das für Allah? Erstmal, das musst du. Und du musst dem Propheten Muhammad s.a.w. folgen. Allah nimmt von dir an. Machst du das nicht, nimmt Allah von dir nicht an. Das heißt, eine Person tut etwas Gutes, spendet Geld für die Armen. Aber er macht diese Person, tut diese Tat, damit die Leute sagen, das ist gut. Das heißt nicht, damit er Allah zufriedenstellt. Nein, damit die Leute ihn loben. Er macht das als Prahlerei, Augendienerei. Eine andere Person tut etwas Schlechtes und er sagt, aber meine Absicht ist gut. Das wird auch von ihm nicht angenommen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra: kana yuridu al-ajil fiha ma nasha'u liman nurid. Das bedeutet, derjenige, der diese schnell vergehende, derjenige, der das schnell vergehende Leben, der meint diesseits, will, wir geben ihm, was wir wollen, wem, wir geben wem wir wollen, was wir wollen. Das heißt, es gibt viele Leute, die leben nur, um zu leben in diesem Leben. Der lebt nur um Geld. Der lebt nur, um sozusagen zu prallen in diesem Leben. Der bekommt nur das, was Allah ihm geben will. Nicht mehr. Denk niemals, dass du mehr bekommst, als was Allah dir geben will. Aber du musst sozusagen etwas tun, damit du in diesem Leben was bekommst. Das heißt, in diesem Zusammenhang, wie ich schon erzählt habe, wir haben diese zwei Maßstäbe. Ein Maßstab für innen und ein Maßstab für außen. Und das ist einmal die Nia und so weiter. Und jetzt kommt diese Sache, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auswandert, warum? Der beabsichtigt dabei Allah und folgt seinem Gesandten, das ist die richtige Auswanderung. Der bekommt den Ajr dafür, der bekommt den Lohn dafür. Das bedeutet, wenn man auswandert, was bedeutet auswandern? Das heißt, wenn man einen Platz verlässt, zu anderen Platz geht. Wenn man auf dem angekommen ist, dann ist die Auswanderung abgeschlossen. Deshalb, wenn deine Absicht für Allah ist und du machst etwas für Allah und du folgst dabei dem Propheten, deine Absicht ist für Allah und du folgst dem Propheten, dann ist deine Auswanderung, dann ist deine Tat abgeschlossen und du wirst dafür belohnt. Wenn das nicht so ist, dann nicht. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibt uns hier drei Beispiele. Allgemein sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer also seine Auswanderung um seines Gesandten willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Wanderung unternahm. Wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, dessen wegen er auswanderte in diesem Zusammenhang. Das heißt, barakallahu fikum, das heißt, in diesem Zusammenhang, eine Person verlässt sein Land. Eine Person verlässt sein Land. Eine Person verlässt sein Land, nur um die Religion auszuüben. Nur um die Religion zu praktizieren. Sheikh Ibn Uthaymin sagt hier ein Beispiel. Und er sagt, was bedeutet eigentlich Auswanderung? Auswanderung ist, einen Platz zu verlassen und einen anderen Platz sozusagen zu bewohnen. Das ist die Auswanderung. Der Sheikh sagte, eine Person lebt in Amerika, USA. Und USA ist Kuffarland, das bedeutet Glaubensverweigererland. Diese Person, der nimmt den Islam an. Und er kann den Islam dort nicht mehr praktizieren. Dann muss er auswandern. Wohin? Zu Muslimin. Zu einem Land, wo die Muslime leben. Damit er die Religion praktiziert. Wenn dieser gemacht hat, dann ist die Auswanderung richtig. Aber eine Person ist dort und er hört zum Beispiel, in einem islamischen Land gibt es viel Geld. Deshalb wandert er aus in dieses islamische Land nur wegen Geld, wegen Vermögen. Dann ist seine Auswanderung nicht wegen Allah und nicht wegen Propheten. Das bedeutet, der bekommt den Lohn nicht für die Auswanderung. Es gibt keinen Lohn dafür. Eine andere Person, ein Tony oder Michael oder Peter, zum Beispiel liebt eine Frau, Leila oder Fatima, Oder egal jetzt. Und er will sie heiraten, weil sie schön ist. Ja, der verlässt sein Land und er geht zu ihr nur wegen der Heirat. Das war nicht wegen Allah. Das war nicht Allahs, um Allahs sozusagen, Barakallahu fikum, um Allahs Willen, sondern das war nur dessen wegen, dass er auswandert. Wegen der Frau, nicht wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb bekommt er keinen Lohn dafür. Und diese Geschichte gab eine Person, die hieß Muhajir Umm Qais. Wanderer wegen Umm Qais. Der Auswanderer wegen Umm Qais. Ein Mann hat eine Frau geliebt, der wollte sie heiraten. Sie hat ihm gesagt, wenn du auswanderst, und die Auswanderung war von Mekka nach Medina. Und der ist von Mekka nach Medina ausgewandert, nur damit er diese Frau heiratet. Die Leute haben gesagt, Muhajir und Qais. Die Beduinen damals oder die Weiten, was haben sie gemacht? Die wanderten aus nach Medina, weil die gehört haben, dort, wenn du arbeitest, bekommst du viel Geld. Ja, rahmakallah. Oder wenn du dort bist, dann wird deine Frau Söhne bekommen. Dann sind sie ausgewandert. Als seine Frau ein Mädchen bekam, ist er zurück, der hat gesagt, ich will das nicht. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, es gibt Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen, yarhamukallah, auf einer Kante anbeten. Wenn ihnen etwas Gutes widerfährt, dann sind sie gut. Wenn ihnen etwas Schlechtes widerfährt, dann vergessen sie Allah. Und so verlieren sie das diesseitige Leben und das jenseitige Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. يا أخوة، موضوع هذا الحديث هو النية والإرادة كما ذكرنا. فالمسلم يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد وجه الله سبحانه وتعالى، وليس أنه يريد ثناء الناس عليه أو مدح الناس له أو إرضاء الناس. وإنما يرضي الله ارضي الله يرضى الله سبحانه وتعالى عليك ويرضى الناس عليك ولو بعد حين أما إذا لم تفعل ذلك فلا حول ولا قوة أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت همه الدنيا فرق الله شمله وفي لفظ أمره جعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا هذا لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد من كانت همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا إذن بارك الله فيكم هذا هو المراد هذا هو المراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك تثاب عليها على هذا العمل إذن المقصود في هذا الحديث الآن ليس الكلام حول التمييز بين العبادات وإنما بارك الله فيكم الكلام حول النية والإخلاص فأصلقنا وإياكم الإخلاص Barakallahu fikum, Imam Ahmed und Ibn Majah haben überliefert bezüglich Niyyah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Zayd ibn Thabit hat dieses Hadith überliefert, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die Dunya beabsichtigt, das bedeutet, wer seine Taten für die Dunya werden oder verrichtet werden, was macht Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm? Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm keine Konzentration in seinen Taten. Und seine Armut bleibt zwischen seinen Augen und er bekommt nur von Dunya, was Allah ihm zuteilt. Nicht mehr. Aber wer die Akhira beabsichtigt, das bedeutet, wer seine Taten in Dunya für Allah macht und er will am letzten Tag ins Paradies kommen und deshalb tut er das gut, dann bekommt er Konzentration in seinen Taten. Sein Reichtum ist in seinem Herzen und die Dunya rennt hinter ihm. Das bedeutet, Allah gibt ihm in diesem Dunya, in dieser Dunya. Und das ist die Sache, das bedeutet, du musst dich entscheiden, wir müssen uns entscheiden, warum tun wir das Ganze? Was passiert später? Ist alles so einfach? Wir glauben doch, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, also hat uns alles gegeben. Er wird uns am letzten Tag sammeln, zu einem Tag. Der Gute bekommt das Gute. Und der Schlechte von uns wird in die Hölle, möge Allah uns bewahren. Aber was ist unsere Absicht? Für wen tun wir das Ganze? Nur um Lob und Bestätigung von den Leuten zu bekommen? Wenn du das hast, dann sei sicher, deine Taten sind vereitelt. Deshalb waren diese Ayat, die wir am Anfang gesagt haben. Aber machst du das für Allah, dann sei sicher. Und folgst du dabei dem Propheten, bist du auf dem richtigen Weg, sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir den Lohn geben. In Dunya und in Akhira. Das bedeutet, tust du, was Allah sagt, wenn die Leute auch dagegen sind am Anfang, dann später werden die Leute mit dir zufrieden sein. Weil zufrieden ist. Aber tust du das, was die am Anfang, die werden für dich klatschen. Und die werden sagen, der gute Mann. Aber später werden sie mit dir nicht zufrieden sein und Allah ist mit dir nicht zufrieden. Deshalb musst du wählen, Allah oder die Menschen. Dein Gott oder die Menschen. Und das ist die Wahl. Ibn al-Mubarak, qal, barakallahu fikum, Ibn al-Mubarak, qal, rubb amalin saghir, تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة والإصابة يعني تخاف الله في عملك النية الحسنة تكون النية لله سبحانه وتعالى نية خير والثالث الإصابة أي على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن المبارك sagte: eine kleine Tat oder Handlung wird mit deiner Nia groß und eine große Handlung oder große Tat wird durch die Nia klein. Was meint ihr? Also wenn deine Niyyah gut ist für Allah und du machst etwas für Allah, wenn das auch klein ist, wird Allah dir viel Lohn geben. Das ist groß bei Allah dann. Aber wenn du auch etwas viel machst, groß machst, aber deine Niyyah ist nicht für Allah, dann wird Allah von dir nicht annehmen. Und das ist ein Hadith, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Sa'd ibn al-Waqqas, für jede Kleinigkeit, was du machst, mit guter Niyyah, bekommst du Ajr. Wenn du auch deine Frau fütterst. Wenn du deine Frau fütterst, dann bekommst du dafür Ajr. Bekommst du dafür Ajr, bedeutet Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Ajlan sagte, die Tat, die Handlung wird nicht richtig, außer mit drei Bedingungen. Erstens, Gottes Furcht. Zweitens, gute Nia, gute Absicht. Drittens, die richtige Durchführung. Was meint ihr damit? Taqwa Allah, das wird, du musst Allah fürchten. Er sieht dich, er weiß, was du tust. Deine Absicht muss für ihn sein. Gut sein. Drittens, deine Tat musst du so durchführen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. Dann hast du das richtig gemacht und du hast das in diesem Zusammenhang. Al-Hijra. Huna, استخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الهجرة. كما بارك الله فيكم كما ترون تكون للعمل وللعامل وللمكان للعمل للعامل بارك الله فيكم فهجرة المكان أن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه والفسوق أو الكفر إلى بلد ما فيه فسوق ما فيه كفر ما فيه معاصي يعني أقل وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي واجبة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إذا لم يستطع الإنسان أن يظهر دينه، أما إذا استطاع أن يظهر دينه ويدعو قومه فهذا يستحب له، تستحب له. أما إذا كان في بلاد المسلمين وهاجر إلى بلاد الكفار لا يسمى هاجر، يسمى هرب إلى بلاد الكفار، يعني نحن الهاربون ولسنا المهاجرون، لا تضحكوا على حالكم، نحن الهاربون ولسنا المهاجرون. المهاجر هو الذي يهجر أرض الكفر إلى أرض الإسلام، أرض المعاصي إلى أرض التقوى، وليس الذي يهجر أرض الإسلام ويذهب إلى أرض الكفار، ليس الذي يعني معلش في بلاد نقول في 70% معاصي، هنا في 90، يعني لا خيو لا نقولها بشيء آخر، في بلادنا في 98% معاصي، هون 99 واحد، فأنت واجب عليك أن تكون في الأمور الأخرى إلا بشروط، إلا بشروط. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هي nachdem wir erzählt haben bezüglich dieses Hadith und was die Gelehrten dazu gesagt haben, dann merkt man, in diesem Hadith gemeint wird deine Nähe, das ist deine Aufrichtigkeit in deiner Tat. Und der Prophet Muhammad SAW hat das Wort Auswanderung verwendet. Warum benutzt der Prophet SAW dieses Wort Auswanderung? Weil das sehr wichtig ist. Und die Auswanderung sind drei Arten. Erstmal wegen der Tat, zweitens wegen der Person und drittens oder wegen der Täter sozusagen und drittens wegen des Platzes. Platz, Tat oder Handlung oder Person oder Täter. Das sind die drei. Erstens bezüglich des Platzes. Das ist, was bedeutet die Hijra hier? Die Hijra bedeutet, dass du ein Land verlässt, einen Platz verlässt. In diesem Platz gibt es viel Haram, das wird verboten. Die Leute tun viel Abscheuliches. Dann verlässt du das und dann wanderst du in ein Land aus oder zu einem anderen Platz aus, an dem die Leute nicht so viel Schlechtes tun. Kein Abscheuliches tun oder weniger, mindestens weniger. Und das Größte davon ist, dass man das Land von Kuffar verlässt und dass man ins Land von Muslimen, ich rede von Land, ich rede nicht von Regierung. Ich rede von Land erstmal. Land. Muslime leben hier, Kuffar leben hier. Die Kuffar, die machen Haram und. Eine Person nimmt den Islam an. Eigentlich musste man dieses Land verlassen und bei den Muslimen sein. Außer Islam angenommen hat und dass man den Islam praktizieren kann, auch zwischen den Kuffar, und dass man zum Islam rufen kann, dann sagen die Gelehrten, das ist beliebt hier, die Auswanderung, und nicht Pflicht. Das heißt, ein Nicht-Muslim nimmt den Islam an in seinem nicht-muslimischen Land und dann wandert er in ein muslimisches Land wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die richtige Auswanderung und hier bekommt man den Ajr. Hier bekommt man barakallahu fikum den Ajr. Aber was unsere Lage betrifft, das heißt, dass man die Muslime verlassen hat und dann kann man, da ist man ausgewandert und da ist man mit den Kuffar zusammen. Das heißt nicht Auswanderer. Das heißt, barakallahu fikum, ein Wegrenner. Wir sind die Wegrenner. Wir sind nicht die Auswanderer. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Weil viele Leute denken, ja, sagt immer, ja, wir haben unsere Länder verlassen, ausgewandert hier. Das stimmt nicht. Wir sind weggeflohen. Wir sind weggeflohen. Und das ist eine Auswanderung nach den islamischen Barakallahu fikum sozusagen Definition ist, dass die Kuffar-Länder verlässt und in die muslimischen Länder geht. Da sagt man, ja, den Islam leben, wo gibt es sozusagen islamischen Staat? Die Sache, ich rede nicht vom Staat und ich rede nicht von Regierung. Ich rede erstmal allgemein von Muslimen. Der Prophet sagte nicht Regierung und Staat. Er sagte Muslime und nicht Muslime. Das heißt, hier zum Beispiel in diesem Land oder zum Beispiel in einem muslimischen Land kannst du den Islam 3% praktizieren. Und hier kannst du 1%. Dann eigentlich musst du auswandern, wo 3% ist. Aber du sagst mir, aber ich kann den Islam hier praktizieren und ich kann zum Islam rufen und ich halte mich an meine Religion. Dann sage ich dir, hier könnte man diskutieren, ob du bleibst oder nicht. Und deshalb, man sagt, die Gelehrten haben Bedingungen gegeben. La yajuzu lil insani an yusafira ila bilad al kuffari illa bi shurutin thalath. Barak tukallamna ana. الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. يكون عنده علم في العقيدة، يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف إذا قالوا له شبهات يعرف يدافع. ثانيا أن يكون عنده دين، يعني ملتزم بدينه يحميه من الشهوات. ثالثا أن يكون محتاجا إلى هذا السفر، محتاج، مريض ما في علاج إلا عندهم، دراسة ما في إلا عندهم، تجارة معينة ما في إلا عندهم، فنسأل الله السلام. وانتبهوا يا أخوة، الكفار يريدون إدخال الشك علينا، مثل أحد زعماء النصارى قال لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه وهذا كافي. سبحان الله، ودوا لو تكفروا فتكونوا سواء، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Ein Muslim darf in den Kuffar-Ländern sich aufhalten unter drei Bedingungen. Erstens, die sind 10 eigentlich, aber die, da kann man die alle in 3 oder 2 reduzieren. Erstens, dass der Muslim Wissen in der Religion hat. Wissen. Die Kuffar jetzt kommen und die stellen ihm Fragen und die machen ihm sozusagen Unklarheiten in seinen Kopf oder Zweifel. Was wird der machen, wenn er kein Wissen hat? Und die meisten Muslime hier haben keine Ahnung von der Religion, leider. Zweitens, er muss den Islam praktizieren und er muss sich schützen mit der Religion. Weil wenn er das nicht macht, dann wird er Haram begehen. Und dann darf er nicht mehr hier bleiben. Drittens, dass er diese sozusagen diesen Aufenthalt hier unbedingt braucht. Für Dawah, für Wissen, für Behandlung oder Handel. Für kurze Zeit, für bestimmte Zeit, nicht lebenslang. Barakallahu fikum, aufpassen. Die Kuffar, die wollen immer, dass wir unsere Religion verlassen. Und einer von den Führern von den Christen sagte, ihr braucht nicht den Muslimen zu sagen, verlasst eure Religion und kommt zum Christentum. Nein. Ihr sollt nur etwas bei Muslimen schaffen, dass sie Zweifel an ihrer Religion bekommen. Und wenn sie Zweifel an ihrer Religion bekommen, dann werden sie ihre Religion verlassen und dann habt ihr gewonnen. Und das ist genug. Und Wallah, der hat recht. Weil wenn wir Zweifel an unserer Religion haben, dann sind wir kein Muslim mehr. Weil unser Glaube auf Gewissheit im Glauben basiert und nicht auf Zweifel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deshalb muss der Muslim stark sein. Und das sind diese Bedingungen, dass man, barakallahu fikum, sozusagen hier in solchen Ländern bleibt. Das heißt, wenn man den Islam hier nicht praktizieren darf oder nicht praktizieren kann oder nicht praktizieren will, dann darf man keine Sekunde hier bleiben. Keine Sekunde. Aber wenn man hier praktizieren kann und will, praktiziert und zum Islam ruft, dann ist es die Person, dass man sozusagen auswandert. Wenn diese Person aus diesen Ländern kommt, hier geboren ist und alles hier hat, das bedeutet, es gibt Unterschied zwischen einer, der ausgeflohen ist nach diesen Ländern, der nennt sich Auswanderer, aber das stimmt nicht. Zweitens, al-amra hijrat al-makan. Das ist barakallahu fikum. Sozusagen erstmal die erste Art von Hijra, Platz, Auswanderung. Zweitens, Hijrat al-Amal. Hijrat al-Amal. وَهِيَ أَنْ يَهْجُرَ الْإِنْسَانَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفُسُوقِ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، احفظوا هذا الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المهاجر، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعلى الإنسان أن يهجر الشرك والبدعة والحرام، أن يهجر الأخلاق، الأخلاق الدنيئة والسفيهة، أن يهجرها كلها، أن يهاجر إلى الله بالتوحيد وبالسنة بالحلال وبالأخلاق الكريمة الفاضلة. Die zweite Art von Hijra, Auswanderung, ist die Auswanderung wegen der Tat, der Taten, Handlung, Auswanderung. Was bedeutet das? Dass man alles, was haram ist, was schlecht ist, verlässt, auswandert. Das bedeutet, das lässt man und da macht man Gutes. Wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Muslim ist derjenige, die Muslimin verschont bleiben von seiner Zunge und von seiner Hand. Also der macht nichts Schlechtes. Der redet nicht schlecht über Muslimin und der redet und der macht mit ihnen nichts Schlechtes mit seiner Hand. Man hajara ma naha Allahu anhu. Auswanderer ist derjenige, der das verlassen hat, was Allah verboten hat. Das ist die Auswanderung. Dass man alles verlässt, was Allah verboten hat. Man verlässt Schirk. Man verlässt die Bid'a, die Neuerung. Man verlässt das Verbotene. Man verlässt das schlechte Benehmen und wandert aus zu Allah, indem man Tawhid hat, indem man Allah allein und einzig anbetet, indem man die Sunna vom Propheten praktiziert, indem man das Gute tut und das Schlechte verlässt, indem man den guten Charakter und das gute Benehmen hat. Das ist Hijra. Und die dritte Art, Hijrat al-Amil, يعني مثلا إنسان معروف بالغش والفسق والفجور والكذب، فهذا يشرع للمسلمين يهجروه ولا يسلموا عليه. سامر وبالتنطع وباحتقار المسلمين معروف والعياذ بالله بالغيبة والنميمة، هذا يشرع للمسلمين أن يهجروه. Die dritte Art, Person. Wenn eine Person zum Beispiel lügt, betrügt, schlecht macht, Haram begeht, öffentlich, redet über Islam schlecht, dann müssen die Muslime ihn sozusagen verlassen. Auch ihn nicht mehr Assalamu alaikum sagen. Sagt, warum sagst du mir das nicht? Weil du schlecht bist, weil du arrogant bist, weil du schlechten Charakter, schlechtes Benehmen hast. Und das ist unter einer Bedingung. هذا تحت شرط أن يكون هذا الأجر هجر فيه منفعة. يعني إذا هجر فيه منفعة. أما إذا هجر ما في منفعة لا. النصيحة له أولى. Das ist unter einer Bedingung. Wenn man ihn verlässt, das macht bei ihm etwas, dass er zurück zu Allah kehrt. Aber wenn das nicht bringt, nein. Lieber Nasiha. Lieber, dass man ihm sagt, fürchte Allah und das geht nicht und so weiter. Barakallahu fik. Das ist allgemein über dieses große Hadith. Und ich habe gesagt, Barakallahu fikum, man könnte noch viel darüber sprechen, über dieses Hadith. Wir können viel sprechen. Wir haben gesagt, يبنى على حديثين، هذا وحديث عائشة رضوان الله عليها بارك الله فيكم. Man kann viel über dieses Hadith sprechen, aber wie ich schon gesagt habe, wir wollen nur sozusagen paar Wörter hier erklären, weil dieses Hadith sozusagen die Grundlage der Religion ist. Die Religion basiert auf zwei Hadithen. Dieses Hadith von Umar und Hadith von Aisha. Man amila amalan, leysa alayhi amruna, fahuwa rad. Aber allgemein, umuman ya akhwa, imma al-qasd هنا هو الإخلاص. يعني يا أخي إذا عملت عملا فليكن لله سبحانه وتعالى، وإذا كان لله فالله سبحانه وتعالى يأجرك عليه ويوفقك، أما إذا كان لغير الله فلا أجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والعز والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. يعني الأمة هذه عزيزة ويكون قدرها عالي رفيع ويكون لها تمكين إذا عملت في الدنيا للآخرة، يعني إذا كان العمل لله. أما إذا كان العمل للدنيا فلا تمكين ولا رفعة ولا شيء. يعني إذا كان العمل كله مشان الأورو، وين توجد التمكين؟ وين الرفعة؟ أما إذا كان العمل لله غير. بارك الله فيكم. ديزس حديث هايست wenn du etwas für Allah tust, Allah von dir annehmen, wenn die Tat richtig nach der Sunna ist. Und wenn du sozusagen immer deine Nähe für Allah subhanahu wa ta'ala hältst, dann wird Allah dir, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gib dieser Nation die frohe Botschaft. Gib diese Nation, Nation von Islam, die frohe Botschaft, dass sie stolz und guten Ruf und Macht und Durchführung der Religion hat in diesem Leben, auf dieser Erde. Wann? Wenn sie in dieser Dunya wirken. Aber wenn sie in dieser Dunya für Dunya wirken und die verlassen Al-Akhira, dann werden sie das nicht bekommen. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, ist deine Absicht vor Allah, machst du etwas Gutes vor Allah und folgst dem Propheten, dann wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Machst du das nicht, dann wirst du fallen in dem Loch von Angeberei und Augendienerei. Und das ist nicht jetzt unser Thema. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا في سؤال على الموضوع تفضلوا على الموضوع. على سؤال الإرادة والنية نفس الشيء. إذا ما في سؤال إن شاء الله ننتهي بكرة غدا فقه، نكمل في باب الصلاة ونراجع من أول، نراجع من الأول بعض الأحاديث في كتاب الطهارة من سبل السلام إن شاء الله. بارك الله فيكم. unser Thema für morgen ab 18:30 Uhr. unser Thema morgen ist ab 18:30 Uhr über سبل السلام فقه. Wir reden morgen über das Gebet weiter, über das Gebet weiter, und wir wiederholen noch ein paar Hadithe von Anfang. Das wird über die Reinheit und die Sauberkeit, was wir gemacht haben am Anfang, inshallah. Wenn man Fragen hat, dann könnte man hier Fragen stellen. Hast du verstanden? Ha? Ja? Das ist ein bisschen schwer für dich, weil ich manche Wörter benutze, die du nicht kennst vielleicht, oder? Aber kein Problem, inshallah. طيب. إذا ما عندكم أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دي بغيدا und Schwestern im Internet, wenn Sie ein paar Fragen zum Thema